Das Morgenrot grüßt uns, der erste Strahl der Sonne leuchtet hell am blauen, weiten Saum. Für jeden neuen Tag dankt die Natur voll Wonne, gib auch du dem Lob im Herzen Raum. Preis und Ehre, so groß ist deine Liebe, Herr, zu uns. Preis und Ehre, nur dir allein gebührt der Dank. Wie herrlich ist doch alles, was der Herr geschaffen, ihm allein gebühret Dank und Ruhm. So wundervoll wird Gott bald alles neu hier machen. Preis sei ihm, dem Herrn im Heiligtum. Preis und Ehre, Preis und Ehre, so groß ist deine Liebe, Herr, zu uns. Preis und Ehre, nur dir allein gebührt der Dank. Der große Gott in seiner großen Liebe gab sein Sohn als Opfer hin für diese Welt. Durch Jesu Blut wusch er uns rein von Sünde, Lob und Dank gebührt dem Herrn nun ewiglich. Preis und Ehre, Preis und Ehre, so groß ist deine Liebe, Herr, zu uns. Preis und Ehre, nur dir allein gebührt der Dank.